come on, who's if you higher, higher. In einem kleinen Bunker da in West-Berlin mussten diese beiden Jungs sich den Respekt verdienen. Damals waren wir leider nur wie Deck für die. Heute gehen sie beiseite, wenn die Haie durch das Becken ziehen. Auf Augenhöhe wie die Sonne da am Horizont. Ihr habt schon verloren, als ob eine Bombe angeflogen kommt. Du bist jetzt auch ein Rapper, super, du Hippie. Aber wir zwei sind die Wiedergeburt von Tupac und Biggie, verstehst du? Genau um 10, Hip-Hop geht nicht ohne anzugeben. Und du darfst nicht reden, ohne meinen Penis anzubeten. Geiles Leben, knallharte Champagner, Feten, Rotwein aus Bretagne, Reben. Alles handverlesen, ja, ich geb dir recht, Rap ist nicht neu. Aber sag mir bitte, warum soll es weg, wenn es läuft? Bruder, heute gab es wieder leckeres Zeug. Das ist der Grund, warum ich breit bin. 16 zu 9, gib ihn. Immer unterwegs, Hunger treibt uns an. Das Becken reicht nicht für alle. Ihr seid nur kleine Fische. Ihr könnt den Hai nicht ficken. Immer unterwegs, Hunger treibt uns an. Das Becken reicht nicht für alle. Ihr seid nur kleine Fische. Dicker, was für ein Wettbewerb, es steht 100 zu 1. Deutschrap-Abend im KitKat, ich nehm dich unter an die Leine. Lass dich entdunkeln, als wär dein Mund eine Scheide. Bitte tu mal nicht auf Beat mit uns, guck aufs Cover. Du redest hier mit zwei hungrigen Haien. Untergrundleins mit dem Verkäufer von Trachtenmucke. Hoffe, Tauben picken dir die Augen aus wie den Stiefschwestern des Aschenputtels. Stimmt, Newcomer, recherchieren, was ruhiger Bunker ist. Hören es hier und heften sich an unsere Fersen wie Putzerfische. Bilderbuch, Karriere, unnachahmlich. Platten alle Kult und jede Line fickt dein Leben automatisch wie Bunny Wolf. Hey, du bist, du stirbst, nix mit rational. Ich würd mir den Finger amputieren, wenn ich wüsste, dass es etwas bewirkt. Nenn mein nächstes Album Blue Channel, denn es wird gebumpt. Spritzt einer Inderin ins Face und du kämst nicht auf den Punkt. Feinde werden filetiert und leben weiter als Sushi. Das ist leicht, wir gegen sie, Hai gegen Wuppi. Immer unterwegs, Hunger treibt uns an. Das Becken reicht nicht für alle. Ihr seid nur kleine Fische. Ihr könnt den Hai nicht ficken. Immer unterwegs, Hunger treibt uns an. Das Becken reicht nicht für alle. Ihr seid nur kleine Fische, ihr könnt den Hai nicht ficken. Es ist nicht sicher hier für sie. Wir riechen ihr Blut und schmecken ihre Angst. Besser du probierst aus unserem Revier zu fliehen. Ganz egal was du tust, hör auf, solange du noch kannst. Wir kommen und holen sie wie Haie, Haie.